Uli Christen, Marshall Matthew, Charlene Sandra und die Maßnahme. Teil 5. Der Herr Professor kann jetzt nicht. Sie dürfen auf keinen Fall. Hey, was soll das? Sie können doch nicht einfach. Hallo? Der Marshall hält sich nicht auf mit Subalternen, ignoriert das verbale Sperrfeuer der Chefsekretärin. Mit der würde er sich später beschäftigen. In Ruhe. Anklopfen, Tür aufreißen und eintreten sind eins. Dann steht er da, im Allerheiligsten, dem Allmächtigen gegenüber. Sorgfältig schließt er die gepolsterte Tür, sperrt es aus, das Gekeife, die Unschuldsbeteuerungen, die empörten Entschuldigungen. Das können die beiden später klären. Dazu brauchen sie ihn nicht. Das stört er nur. Jetzt stört er auch. Lässt ihn der Professor Doktor Doktor spüren. Ordnet betont langsam Stempel, Stempelkissen und Federhalter auf dem ansonsten leeren Schreibtisch. Erhebt sich dann und kommt Matthew mit ausgestreckter Hand entgegen. Herr Kommissar, welche Überraschung! Sie kommen ungelegen, aber tun Sie das nicht immer? Wer freut sich schon über die Mordkommission, die Polizei im Allgemeinen? Nun, wie weit sind Sie mit Ihrer Leiche? Gibt es erste Anhaltspunkte? Wie lange wird die Ermittlung im Hause noch dauern? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber so ein Mord bringt ja immer eine gehörige Portion Unruhe und Ablenkung mit sich. Und wir stehen gerade kurz vor einem wichtigen Geschäftsabschluss mit Kunden aus der ehemaligen Sowjetunion. Sie verstehen? Ein Auftrag von internationalem, weltweiten Ausmaß. Das sind die Prioritäten. Erstens ist es nicht meine Leiche. In unseren Büros werden keine Leute umgebracht. Der Marshall fingert eine Marlboro aus dem Softpack, das Zippo aus der Westentasche, klopft die Zigarette mit dem Filter nach unten gegen die glatte Oberfläche des Feuerzeugs. Zweitens hat ein Mord immer Priorität. Mensch tot, nix gut. Sie verstehen? Und das dauert. Und wenn Ihnen das nicht passt und wenn Sie meinen, Sie könnten die Ermittlungen beeinflussen, dann hole ich Ihnen das komplette Assessment Center der Spurensicherung ins Haus. Die müssen ihren Job ja auch mal üben. Sorgfältig, ohne Zeitdruck, immer wieder von vorne, bis es klappt. Verstanden? Marshall Matthews Lippen umspielt ein Siegerlächeln. In ihnen klemmt die Marlboro. Das Zippo zündet, wird in weitem Bogen langsam an die Zigarette geführt. Die Augen suchen. Die Stelle. Auf dem echten Perser am Fußboden. Die Stelle, an der eine Ergänzung, eine Bereicherung des aufwendigen Musterwerks jedem ästhetisch geschulten Menschen sofort direkt in die Pupille springen wird. Rauchen ist hier, braust der Herr Professor auf, folgt dann dem Blick, erkennt die Absicht des ermittelnden Beamten, rechnet, kalkuliert, entscheidet. Ungesund, sagt er dann. Rauchen ist ungesund. Dumme Sprüche auch, brummt der Marshall, denn auf einen groben Klotz gehört immer ein grober Keil. Und auch auf dem fein ziselierten Kunstwerk, auf der filigran gearbeiteten Statuette, auf dem Meisterwerk der Menschenmacherzunft, Professor Dr. Dr. Porre, tut das Werkzeug seine Wirkung. Heißer wie die Fetzen fliegen, wie die Spreißel spratzeln. Reißt dem Homunculus die Maske vom Gesicht, will man rufen, sich einreihen in den lustigen Reigen auf den Barrikaden. Aufs Schafott mit den selbsternannten Hohepriestern des Zinseszinses, an den Pranger mit den Höflingen und Schranzen der Termingeschäfte, ins Feuer mit allem Blendwerk, allem Zierat der ach so freien Marktwirtschaft. Noch feiner geschnitten die Wurstscheiben, noch mehr an der Zahl. Aber glaubt ihr wirklich, uns entgeht das permanente Schrumpfen des Nettogewichts? Ja, Genosse Matthew, reiß dem Homunculus die Maske vom Gesicht. Lass ihn alt aussehen, den Sack. Dem Professor sieht man sein Alter an. Umsonst der Besuch der Schönheitssalons. Umsonst die Familienpackungen reifungshemmender Kosmetika. Umsonst die Schwarzmagie eines tapferen Schneiderlein, auf Taille zu arbeiten, wo schon lange keine mehr ist. umsonst die bis zum wachsenden Scheitel getönten Schläfen. Tränensäcke, prall gefüllt unter totem Blick, eingerahmt in Schwärmen von Krähenfüßen. Die ganze Stalt geschrumpft, ausgedörrt, entsaftet, entkraftet, konserviert. Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. Die Dienstvorschrift auch. Marshal Matthew zieht an seiner Zigarette, lässt die Glut steigen, zu Kopf. Leergesaugt hängt die Asche zu Boden, alles Pulver verschossen, aller Samen verspritzt. Eine Biene, totgeweiht nach giftigem Stich. Schmerzhaft für den einen, tödlich für den anderen. Der Professor springt herbei, fängt die sterblichen Überreste auf mit einer Untertasse aus Meißner Porzellan. Matthew saugt ein letztes Mal, killt die Kippe auf dem Geschirr, brummt artig: Danke. Und mit einem Seitenblick auf den fast leeren Schreibtisch: Ich habe zu tun. Ich werde mich beschweren, Sie Rüpel, ist die Antwort des Professors. Da sind Sie nicht der Einzige, willkommen im Club, murmelt der Marshal. Und als er schon im Vorzimmer steht, der Sekretärin vertraulich zuzwinkert: Ein gebildeter Idiot. Die Sekretärin lächelt, nickt und zwinkert zurück.